Geschichtshörbücher von Polarfilm. Hören und verstehen. Das Allgrundmorsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hören und verstehen. Geschichtshörbücher von Polarfilm. Erwin Geschonek. Bei uns gab es keine Stars. Stationen eines ungewöhnlichen Lebens. An jedem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da. Erwin Geschonek zählt zu den wenigen charismatischen Bühnen- und Filmstars der DDR. Seine schauspielerische Individualität ist legendär. Mit seiner wahrhaftigen Spielweise, seinen komödiantischen Ausdrucksmöglichkeiten und einem ausgeprägten Sinn für Ironie verlieh er allen seinen Rollen Menschlichkeit und einen unverwechselbaren Charakter. Wenn man aber den mit zahlreichen staatlichen Auszeichnungen geehrten als Star bezeichnete, wehrte er stets bescheiden ab. Bei uns gab es keine Stars, aber ich war immerhin eine erste Kraft. In einer Laudatio anlässlich der Verleihung des Filmbandes in Gold ist sein Leben und künstlerisches Wirken in wenigen Sätzen klar umrissen. Wenn Charisma nicht nur ein Geschenk ist, sondern auch Summe erfahrenen Lebens, dann erklärt sich Geschoneks Faszination aus seiner Biografie, aus dem Lebensweg eines Hungerleiders aus der Berliner Ackerstraße. Bürobote und Hutmodell, Arbeitsloser und Agitprop-Spieler, KPD-Genosse, Emigrant und KZ-Häftling. Einer, der die Höllen dieses Jahrhunderts überlebt hat und den diese Erfahrungen nicht müde und resigniert, sondern mutig und vital gemacht haben. Trotz seines Erfolges ist Erwin Geschonek sich selbst sein Leben lang treu geblieben. Eine Charaktereigenschaft, auf die er besonders stolz ist. Als langjähriger Genosse und beliebter Schauspieler besaß er in der DDR eine Art Narrenfreiheit. Eine Stellung, die er immer wieder nutzte, um Verhältnisse und Entscheidungen, mit denen er nicht einverstanden war, kritisch zu beleuchten. Erwin Geschonek war kein Angepasster. Die vielgerühmte Political Correctness war nie seine Sache. Aus eigenem Erleben gewonnene Einsichten und Überzeugungen ließ er sich durch nichts und niemanden streitig machen. So klar und wahrhaftig seine Wurzeln und seine Überzeugungen waren, so unbequem und eigensinnig blieb er als Mensch. Aus gutem Grund, so meinte er selber einmal, habe man ihn nie in eine Parteifunktion gewählt. 1906 als Sohn eines einfachen Flickschusters in der ostpreußischen Kleinstadt Bartenstein geboren, fühlte sich Erwin Geschonek doch stets als Berliner. Die Stadt an der Spree, in die die Familie 2 Jahre nach seiner Geburt zog und in der sie ein ärmliches Dasein führte, prägte sein ganzes Leben. Mit 14 Jahren wurde er Bürobote, Hilfsarbeiter, Hausdiener. Die wenigen Groschen, die er dabei verdiente, sicherten der Familie das Überleben. Vieles von dem, was er in diesen Jahren erlebte, floss später in seine schauspielerische Darstellungskunst ein. Über die Arbeitersportbewegung Fichte führte sein Weg 1929 in die KPD. Geschenek engagierte sich schon früh in Arbeiterchören, Agitprop-Gruppen und in der Jungen Volksbühne. Einen ersten Filmauftritt hatte er 1931 als Arbeitersportler in einer Massenszene des proletarischen Spielfilms »Coole Wampe«, an dem auch Bertolt Brecht mitwirkte. Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, begann für ihn eine Odyssee quer durch Europa. Naja, ich bin seit 1929 Mitglied der KPD gewesen, war natürlich aktiv in Mitte. In der Blumenthalstraße habe ich gewohnt, dann in Tempelhof zum Schluss. Dann hat man mir die Wohnung doch mal demoliert und dann musste ich immer die Wohnung wechseln. Aber mein Wunsch war ja immer, nicht da ich ja immer die Sehnsucht hatte, Schauspieler zu werden, aber nicht konnte, weil ich kein Geld hatte, auf eine Schauspielschule zu gehen, 33 nicht wahr, das war ja nicht möglich. Außerdem war ich ja politisch engagiert und ich habe das kombiniert. Ich habe Agitation gemacht, wir sind gefahren mit einem Lastauto und haben gesungen und kleine Spiele gemacht, nicht? Als Laienspieler. Ich war in einer Laienspieltruppe für die Partei und natürlich war mir das ein bisschen unangenehm, dass die jetzt plötzlich so stark wurden, die Nazis. Was sie ja nicht geglaubt hatten, nicht? Dass doch ein energischerer Widerstand da sein würde, der nicht kam durch die unglückliche Haltung der Kommunisten und der Sozialdemokraten, die nicht zusammenkamen, nicht wahr? Die Tragik der Arbeiterbewegung. Naja, die zwang mich eben dazu, ich musste Deutschland verlassen. Und ich kannte eine Reihe von jüdischen Genossen, mit denen ich mehr zusammengelebt habe. Und ich war ein Schauspieler, ein Teil. Und ich wurde mit ihnen einig, dass sie mich mitnahmen nach Polen. Ich fuhr nach Polen und ich hatte ja noch einen gültigen Pass. Und im Herbst 1933 verließ ich in Deutschland. Und wir gingen nach Polen. Und wissen Sie, wohin wir gingen? Nach Oswiecim. Auschwitz hieß das damals. Da hatte der Regisseur dieser Truppe hatte eine Tante, eine jüdische Tante. Und ich war plötzlich ein Jude. Ich bin gar kein Jude. Nur war die Schwierigkeit, mich doch mit zu ernähren. Wir hatten ja nichts, wir mussten sehen, dass wir machten Abende des verbrannten Buches, nicht? Und rezitierten dann Brecht und Becher und alle, die verbrannt wurden von den Nazis, die Bücher, die rezitierten wir dann. Und die jüdische Gemeinde, das war unser Unterstützungsfonds. Nur war ich ja kein Jude und das war die Tragik. War groß und blond, nicht so glatzköpfig wie jetzt. Und der Rabbiner, der uns da empfing, der zweifelte so an meinem Judentum. Und die sagten, das ist ein kaukasischer Bergjude. Der sieht bloß so aus, nicht? Naja, er ließ es dabei bewenden. Aber das dauerte nicht sehr lange, denn damals war die Beck-Regierung und die liebäugelte schon mit den Nazis am besten. Ich wurde auch verhaftet mit noch einer Frau, mit der Lotte Löwinger. Es war die einzige Frau in dieser Truppe, eine Halbjüdin. Und nun saß ich da in Polen. Aber es gab ja jüdische Rechtsanwälte. Und innerhalb einer kurzen Zeit haben die mich rausgekriegt. Und ich wurde ausgewiesen. Naja, wir lösten uns auf. Ein paar gingen nach Palästina oder wollten nach Palästina. Einige, die gingen zu ihren Verwandten. Und ich weiß nicht, wo sie geblieben sind. Einer weiß ich noch. Der ging nach Amerika und handelte dann mit Bürsten. Nicht ein Schauspieler. Der schrieb mir dann und ich schickte ihm dann mein Buch. Aber er war schon tot, nicht wahr? Die sind alle gestorben oder umgekommen. Und ich bin eigentlich der Einzige, der nun allein war und fuhr dann erstmal nach Lettland. Aber da konnte ich auch nicht bleiben, denn das war mir zu unsicher, wovon sollte ich leben. Ich musste ja als Emigrant zu meinen Genossen gehen und ich ging nach Prag. Die tschechoslowakische Hauptstadt war zu dieser Zeit Zufluchtsort für viele deutsche Emigranten. Nach seiner Ankunft in Prag traf Erwin Geschenek daher auf zahlreiche Künstler, die sich vor Hitlers Schergen hierher geflüchtet hatten. In Prag meldete ich mich dann im Immigrantenkomitee in Strašice, war damals ein Heim, da wohnten die Immigranten, nicht? Und da lebte ich dann mit denen. Aber es war dann ganz eigenartig. Ich hatte immer eine gute Beziehung zu jüdischen Genossen. Nicht? Es gab ja merkwürdigerweise auch, ich habe ja Juden kennengelernt auch. Nur die wären auch gerne Nazis geworden, wenn sie könnten. Nicht? Die waren zum Beispiel verdiente Leute, die den Ersten Weltkrieg mitgemacht hatten, hatten das EK1 gekriegt und sagten, mir wird der Hitler nichts tun, ich bin ja dekoriert und das. Ja, die haben die Rechnung ohne die Nazis gemacht. Die wurden nachher auch deportiert, ermordet, vergast. Der Hitler hat ja keine Rücksicht genommen darauf. Ich war nur in Prag und ein jüdischer Genosse, der hatte ein Haus und der stellte eine ganze Etage zur Verfügung für Immigranten. Da wohnte denn die Frau vom Hölz. Da wohnte der Hartfield, John Hartfield, da wohnte die Löbinger. Aber wir mussten alle auf dem nackten Boden schlafen, nicht? Es waren keine Möbel da. Es war sehr merkwürdig, nicht? Aber es war natürlich notwendig, dass man ein Quartier hatte. Nachts kam plötzlich die tschechische Polizei. Und alle, die da wohnten, wurden aufs Präsidium gebracht. Der John Hartfield, mit dem ich sehr gut befreundet hatte, wir hatten vorher gemacht eine sehr gute Aufnahme, die habe ich auch in meinem Buch veröffentlicht, wie ein Mensch auf ein Kreuz genagelt wird. Hat er gebaut auf einem Dach in Prag ein Kreuz aus Holz und ich zog mich dann nackt aus und kletterte auf das Kreuz und lag ich dann als Opfer der Nazis. Und er ging mit der Leica nicht und filmte das alles. Das war sehr wichtig, dass wir Agitation gemacht haben. Außerdem hatte ich noch eine Jugendgruppe von Emigranten, mit denen machte ich Lieder gegen die Nazis und vor allen Dingen Lieder des deutschen Volksliedes. Und zu der Zeit kam auch das Stück heraus von Brecht. In Paris wurde das gespielt mit der Weigel in der Inszenierung von Dudow, von Slatan Dudow, die Gewehre der Frau Carrar. Und wir brachten das auch in Prag. Ich spielte den Bruder von der Carrar, nicht, den ich auch später, viele, viele Jahre später am Berliner Ensemble spielte. Und in Reichenberg an der Grenze brachten wir das große Kulturtreffen von den Immigranten und von den deutschen Antifaschisten hart an der Grenze. Dieser Tag ist mir noch Erinnerung. Das machte der Stüps, der Rattenfänger bei den Schildbürgern hieß das. Und ich spielte den Rattenfänger. Da ist eine Persiflage auf Hitler. Und das waren nur ungefähr 3.000, 4.000 Menschen waren dort. Das hallte herüber bis in das Deutsche Reich. Und naja, das war dann aus, aber ich konnte mich dann nicht weiterhalten. Nun muss ich dabei bemerken, wir wurden dort alle festgenommen. Der Hartfield mit seinen ganzen Bildern, seinen Fotografien und seinen Illustrierten, die musste er alle raufschleppen auf das Polizeipräsidium in Prag. Und ich hatte ein Muzzle, ein Glück. Und zwar hatte ich vorher einen Vertrag geschlossen mit dem Deutschen Theater in Moskau. Der Gustav von Wangenheim, der war nämlich kurz vorher in Prag und suchte für das zu gründende Theater in Moskau, suchte der Schauspieler. Und du kam auch zu uns in die Obschischitsche da, in dieses Quartier, und ich sprach ihm vor, nicht alles, was ich hatte mich ja präpariert schon. Ich kannte zum Beispiel auswendig Ritter Raoul, nicht? Wir hatten 16 Feen dann aufgebracht. Lotterisch Volk, zu deinem Herzustoß unter der Bordrekords von Colleurs, war unser Führer. Und Gustav, solche vielleicht was Modernes für Friedrich Wolf oder was? Sagt er, nein, weißt du, ich brauche so einen Typ wie du, so einen proletarischen Typ, und du kriegst von uns einen Vertrag. Die Löbinger, die habe ich schon engagiert, die wird in Moskau sein und kannst ganz ruhig sein, nicht wahr? Dir wird nichts geschehen. Wobei die ganze Mischpoche, mit der ich zusammen war, zusammen gelebt habe, die waren nun alle eingesperrt und ich hatte ein Visum für die SU. Und mich konnten sie nicht behalten. Ich hatte noch einen gültigen Pass und ich wurde entlassen und fuhr in die Sowjetunion. Der Hartfield, der erzählte mir später, die mussten die ganzen Sachen, das waren Berge von Illustrierten und von Fotos und von Apparaten, nicht wahr? Die hat er alle behütet wie sein Augapfel. Die mussten die Polizisten alle tragen, ihm in die Wohnung bringen. Und als hätte mir die Gestapo hätte das sicherlich gemacht. Aber die tschechische Polizei, die war damals noch so, nicht wahr, dass sie doch gedacht haben, na vielleicht müssen wir uns, können wir uns doch verteidigen. Vielleicht wird der Beneš doch dazu übergehen, die Tschechoslowakei zu verteidigen. Und wir haben uns auch vorbereitet, wir haben Schützengräben ausgehoben schon, nicht wahr, aber das nutzte alles nichts, nicht. Der Daladier, der hat das schon mit dem Ranzimann, und der hat den vorgeschickt und die haben das schon alles vorbereitet, nicht wahr, dass sie sich nicht verteidigen werden, sondern dass sie die CSSR den Nazis übergeben. Und die besetzen doch erst einen Teil, wo die Sudetendeutschen wurden, wo der Henlein sein Unwesen trieb, nicht mal mit den Nazi-Deutschen, nicht wahr, die heute immer so schreien, nicht wahr, wir wollen zurück. Aber sie sind der größte Teil, bis auf die Deutschen, die Kommunisten waren, nicht wahr, und links waren. Und die auch in Reichenberg bei unserer Aufführung waren. Die waren ja gut und die hätten auch gestanden und die CSSR mitverteidigt. Aber es hilft nichts, alles, diese Gräben und die Verteidigung und der Wille, nicht wahr, die CSSR verteidigen, das half alles nichts. Ja, und die Sowjetunion wäre gekommen. Wir hatten eine große Demonstration, wo wir alle zogen vors Parlament und Hammer, Hammer, Hammer, Hammer, Schande, Schande, nicht wahr, dass sie sich nicht wehrt, die CSSR. Aber das half alles nichts. Beneš tat nichts. Die setzten sich alle ab und überließen die Tschechen, nicht wahr, den Nazis. Ja, ich hatte nun das Glück in der Tasche, in meinem Pass. Ich konnte in die Sowjetunion. Ich kam in Moskau an im Dezember 1934, bis zu meiner Ausweisung von dort. Wissen Sie, die Rolle, die die deutsche Partei, das ZK, gespielt hat, war eine sehr dürftige, eine sehr schwache. Wir haben das alles erst später erfahren. Es gelang ihnen nicht, das merkte ich bei meiner Ausweisung. Ich war erst in Moskau und dann war ich in Dnipropetrovsk. Und das war eine komplizierte Sache. In Dnipropetrovsk in der Ukraine baute ich ein Kolchosni-Theater, ein Kollektivistentheater bei Deutschen auf. Die kamen auf die Idee plötzlich, sie wollten ein deutsches Theater in Dnipropetrovsk errichten. Aber nachdem das deutsche Theater in Moskau nicht aufging, die Idee vom Wangenheim, die ging nicht auf. Es kam niemand nach Moskau. Weder der Kortner noch die Bergner. Der wollte das mit großen Leuten aufmachen. Aber ich hielt das nicht aus. Ich musste was tun. Ich dachte, was soll ich hier in Moskau machen? Ja, kam sie auf die Idee, die sowjetische Kulturleitung, wir wollen in Dnipropetrovsk ein Theater aufbauen für die deutschen Kollektivisten. Das sind sehr gute Arbeiter. Die arbeiten sehr tüchtig und man muss ihnen ein Theater schenken. Na gut, ich fuhr dann noch mit einem Trepte und noch einem Komponisten, der fuhr nach Dnipropetrovsk und fing dann an, Theater zu spielen. Das heißt, ich war ja kein Schauspieler, nicht? Ich war natürlich theaterbesessen, nicht? Die Besessenheit, die hatte ich in Berlin gekriegt, bei Piscator, bei meinen Darbietungen, nicht wahr, die ich machte, bei dem Agitprop, bei den Rezitationen, nicht? Da, und bei meinem Lernen der Klassiker, die ich vorsprechen wollte, wo ich nie dazu kam, nicht, weil ich kein Geld hatte und keine Schauspielschule besuchen sollte, nicht. Wir waren ja arme Leute. Mein Vater war Nachtwächter, nicht, weil der konnte uns nicht mal ernähren richtig. Jedenfalls fuhren wir nach Dnipropetrovsk und nun stellte sich Folgendes heraus: Ich sah mir das an und ich wollte doch Agitation machen gegen die Nazis. Und die wollten jetzt deutsche Klassiker haben. Die wollten die deutsche Kultur, die Leitung. Das war erst eine Frau, die sehr gut war, nicht wahr? Die hatte zu Hause in ihrem Zimmer aufgebaut einen kleinen Altar mit Goethe. Und die wollte nur unbedingt den Deutschen die deutsche Klassik beibringen. Und ich wollte Agitation machen. Ich und meine Tätigkeit bestand darin, dass wenn wir Shakespeare spielten, ich immer, war ja schwer, die Braunen, nicht wahr, die knackten immer ihre Kürbiskerne während der Vorstellung. Aber es ging alles, sie hörten zu, nicht? Und ich trat dann, während ein Akt vorbei war, eine Szene, trat ich dann vor denen vor und erzählte, was jetzt kommt, nicht? Damit ihnen noch nichts verloren geht, nicht? Shakespeare darzustellen, nicht wahr? Und nicht vorher gelesen zu haben und ihn nicht zu kennen, ist ja nicht so einfach. Jedenfalls, sie waren sehr dankbar. Aber mir behagte das alles nicht richtig. Und merkwürdigerweise, dieses Theater dauerte nicht lange. Da kam von Moskau eine Nachricht, das Theater darf nicht mehr existieren. Das wird liquidiert. Wir brauchen dort kein Theater. Was sollten wir nun machen? Aber jetzt war Folgendes. In Odessa war auch ein Kollektivistentheater. Und ich ging nach Odessa und wollte dort Propaganda machen gegen die Nazis. Aber das war auch so merkwürdig. Die wollten deutsche Kultur machen und das war nicht das Entscheidende für mich. Ich fühlte da mich ganz fehl am Platze. Aber das dauerte gar nicht lange, das war 1935. Und da merkten wir schon, wie man auf der Straße uns ansah, merkwürdig. Deutsche, die dort lebten in Odessa. Und es dauerte gar nicht lange, da ging es auch mit uns so. Wir merkten schon vorher, da fuhr immer hinter uns, wenn wir auf die Dörfer fuhren. Und dort bauten wir Bühnen aus Holz, also hatten eine fahrbare Bühne mit Licht. Da fuhr immer ein Wagen hinterher, immer ein NKWD-Wagen. Und plötzlich verschwand einer von uns. Wir wussten nicht, warum verschwindet der. Er war nicht da, wir konnten das Stück, mussten ein anderes Stück spielen. Und in ein paar Monaten bekamen wir keine Gelder mehr. Das Theater wird geschlossen. Ich bekam eine Ausweisung. Ich war Mitglied, nicht der KP, ich war noch nicht Mitglied der Sowjetischen Partei, aber ich war für die Kandidatur vorgesehen. Und ich dachte, was soll mir passieren, nicht? Ich wurde auf die NKWD bestellt und also ich war auch Gewerkschaftsvertreter bei uns am Theater. Ja, sie verlassen innerhalb 3 Tagen die Sowjetunion. Ich sagte, warum soll ich die Sowjetunion verlassen? Ich bin engagiert worden, ich habe einen Vertrag, ich war in Moskau erst und musste nach Moskau fahren. Gut, also innerhalb 3 Tagen haben sie die Sowjetunion zu verlassen und zwar über die deutsche Grenze. Das war furchtbar. Ich sage, wieso über die deutsche Grenze? Ich bin Emigrant. Jedenfalls kam ich zurück ans Theater und erzählte den Kollegen und den Kumpels, mit denen ich da arbeitete, ich muss los, nicht? 3 Tage. Und fuhr ich nach Moskau und machte mich sofort auf den Weg zu meinen Genossen im ZK, nicht? Peak und zu den anderen Genossen Becher, die dort waren. Sie sagten mir, wir können dir nicht helfen. Wir können dir nicht helfen. Ich sage, dann will ich nach Spanien. Ich wollte schon immer nach Spanien. Nicht, das war 37. Ja, du musst sehen, wie du durchkommst nach Spanien. Sonst hast du hier deinen Auftrag, nicht dein Pass, bevor du sollst an die Grenze gestellt werden. Dann sage ich, gut, dann werde ich sehen auf eigene Faust, wie ich nach Spanien komme. Und ich ging zu meinem Freund Gustav von Wangerheim und der gab mir noch ein gutes Jackett von sich. Ich war so zerrissen, ich konnte keine neuen Sachen mehr kaufen. Und die ich anhatte, die war perdu. Und der sagte ja, das, was sagen wir, wenn die dir nicht helfen können, Mensch, dann musst du sehen, dass du wenigstens über die Ukraine nach Prag kommst. Und ich ging nochmal hin, ich sage, du, ihr müsst durchsetzen, dass ich nicht an die deutsche Grenze gestellt werde. Ich werde den Weg wieder nehmen über die Ukraine nach Prag. Und das gelang mir. Ja, in Prag war ich da. Was blieb mir weiter übrig? in das Emigrantenheim nach Strašnice zu gehen, jetzt aber wirklich in das Heim. Nicht zu dem Genossen auf den Fußboden, wo ich mit der Trauter Hölz und der Löbiger und den jüdischen Genossen gelebt habe. Jetzt war ich ein wirklicher Emigrant. Und das dauerte gar nicht lange. Da besorgte man mir die Möglichkeit, dass ich nach Gdynia konnte. Gdynia. Dort war ein Schiff, das fuhr Emigranten nach England. Wir wurden ja auch von England unterstützt, nicht? Wir bekamen ja Gelder. Sonst hätten wir das gar nicht durchführen können. Aber mir gelang es nicht, über die Grenze zu kommen. Ich geriet in eine Falle. Ein Tscheche verriet mich, der wahrscheinlich für die Gestapo gearbeitet hat. Ich sagte, du, da drüben ist polnische Grenze, Bugatski Ostrava. Dort steht schon Auto, die warten auf dich, Polen, und die bringen dich nach Gdynia. Ich sagte, okay, ist ja wunderbar. Und ich ging rüber in das Auto und ich steige ein in das Auto, da begrüßt mich sehr charmant ein SS-Offizier. Da begann meine schwere Zeit. Meine schwere Zeit, nicht wahr, von 38. Und ich kam dann in den Knast. Wurde erst nach Troppau gebracht, erst nach zur Gestapo zum Verhör und dann nach Troppau in Untersuchung und dann, aha, eine interessante Sache war da noch. Dieser SS-Offizier, der sagte mir, passen Sie auf, Sie sind Deutscher. Sie haben in Prag gelebt. Sie können für uns arbeiten. Und zwar, Sie wollten nach England, nicht wahr? Sie quer nach England kommen. Sie werden ja Englisch, werden Sie ja können, nicht wahr? Wir bringen Sie nach England. Und in England werden Sie für uns arbeiten. Für die Gestapo. Oh, dachte ich. Eine nette Sache, in die du dich da einlassen sollst. Denn ich wusste genau, was mir blühte. Sie würden mich zurückbringen nach Prag und alle Genossen, die noch da lebten und mich angesprochen hätten oder mit denen mich gegrüßt hätten, die hätten sie alle hochgenommen, nicht wahr? Und ich stände da als Spitzel. So, sagte er, also passen Sie auf, bringen Sie jetzt runter, wieder in Ihren Keller und morgen komme ich wieder und dann werden Sie mir sagen, ob Sie damit einverstanden sind. Wenn Sie nicht einverstanden sind, nicht wahr, dann können wir Ihnen auch nicht helfen. Ja, dann blieb ich die Nacht ohne Schlaf in meinem Verlies da, in dem Untersuchungsgefängnis in Troppau. Und am nächsten Morgen kam der SS-Offizier, ließ mich rufen. Na, haben Sie sich das überlegt? Sind Sie einverstanden mit dem Vorschlag? Ach, sagte ich, ich bin ja nur Berliner, nicht wahr? Ich bin ja nicht um den Kopf gefallen. Ach, wissen Sie, Herr Oberschofführer, ich glaube, ich bin nicht der richtige Mann dazu. Ich kann nämlich kein Englisch. Und was nützt Ihnen jemand, nicht wahr, der kein Englisch kann, in London, nicht wahr? Ich bin nicht dafür geeignet. Aber da Sie ja mir nichts vorwerfen können, nicht? Glaube ich, jetzt können Sie mich ja auf freien Fuß lassen. So, ach du Vogel, wenn du uns nicht helfen kannst, dann können wir dir auch nicht helfen. Hau ab! Und ich wurde dann überstellt über Breslau nach Berlin ins Polizeipräsidium und war dann von 39 vom März 39 bis 45 in drei Konzentrationslagern. Erst zur Untersuchung in Berlin. Aber da gelang es mir immer, ich bin ein Schauspieler, nicht wahr? Ich habe dort Theater gespielt, nicht wahr? Ganz seriös. Aber sie haben mir das doch nicht abgenommen. Naja, sie brachten mich denn erst nach Sachsenhausen, als der Krieg ausbrach. War ich noch mit meinem Freund Ernst Schneller in einer Zelle. Und den brachten sie kurz vorher. Er wurde dann später erschossen. In Sachsenhausen und ich, in ein paar Tage darauf, wurde ich nach Sachsenhausen gebracht. KZ Sachsenhausen. Und das, glaube ich, das war meine schwerste Zeit. Das war eine Zeit, wo ich mich nicht in der Kontrolle hatte. Ich kam aus Klinkerberg bei Oranienburg, nicht? Ich musste immer die Klinker, weil die SS Benzin sparen wollte, mussten ja immer 2000 Mann die Klinker auf den Schultern ins Lager tragen, nicht? Aber ich hielt das nicht aus. Es war im Winter und mir war so kalt. Ich hatte verfrorene Füße und verfrorene Hände und ich war bald im Stehkommando. Stehkommando war aber eine Baracke, wo Fußkranke und kranke Häftlinge hingebracht wurden. Also ich dachte, so gehst du doch nicht ein. Du kannst ja nicht so eingehen. Ich wurde dann auf den Invalidenblock gebracht, nicht? Und dann mussten wir stehen während der Appelle. 20.000 Menschen, nicht? Standen da und froren und mussten singen. Und willkommen, frohe Sänger, seid gegrüßt, 4.000 Mal, ein Sängergruß, nicht? Bis die Juden und die Häftlinge, die schon halb tot waren, am Tor einmarschierten, abgezählt wurden, bis der Appell stimmte. Ja, ich sagte schon, also Sachsenhausen war eigentlich ein Tiefpunkt. Den habe ich in der ganzen Zeit, in den 6 Jahren Knast, den habe ich nie wieder so gehabt. Da hatte ich mich immer in der Gewalt. Ich sagte schon, wir warteten jetzt, bis der Appell fertig war. Und ich verfroren Füßen und dachte, was, die soll ich da so eingehen, ich war, und hin, bis der Appell stimmt. Und ich nahm meine ganze Kraft zusammen. Wissen Sie, nun bin ich doch ein guter Sprecher. Ich habe ja Stützen gelernt, nicht wahr? Ich hatte mich ja vorbereitet als Schauspieler. Und stand nur da in dem Glied und fing an zu brüllen. Es lebe die Kommunistische Partei, es lebe der Sozialismus, nieder mit dem Faschismus, aber mit meiner ganzen Kraft, die ich hatte. Ich wollte ein Ende machen. Ich wollte, gut, jetzt kommt die SS, die hat ja die einzelnen Blöcke abgezählt, nicht wahr? Und ich brüllte, hörte gar nicht auf. Und jetzt kam meine Rettung, der Schulälteste von dem Block, der kam auf mich zu und gab mir einen Haken. Ich ging für die Zeit zu Boden. Nicht bewusstlos. Brachte man mich ins Hospital, ins Revier, nicht wahr? Und dort fing ich wieder an zu brüllen. Nieder mit dem Faschismus, nieder mit dem Faschismus. Und dann meine Genossen, nicht, war ja ein Genosse. Die legten mich nur in die Zwangsjacke und einen Knebel in den Mund. Und ich hörte, so wie sie mir den wegnahmen, fing ich wieder an zu brüllen, nicht? Nachts brüllte ich. Das schoss die SS vom Turm, vom Wachturm, ins Hospital rein, nicht wahr? Und kam die wieder an, kam mir wieder den Knebel und die Zwangsjacke. Bis ich das nach ein paar Tagen beruhigt hatte. Also ich war bloß noch Haut und Knochen, ich konnte ja nicht essen. Und die machten dann etwas sehr Gutes, nachdem ich dann ein Kommando kriegte, wo ich tote Juden auf ein Lastauto bringen musste, wurde ich auf Transport geschickt. Im Frühjahr 40. Im Mai 40, und das war meine Rettung. Ich kam nach Dachau, und es war Frühling, und ich hatte diese Sachsenhaus hinter mir. Und jetzt angefangen in Dachau, nur gut, da stand ich, aber ich kam langsam nach und nach zu Kräften. Und meine Genossen, die halfen mir und gaben mir auch Brot, unterstützten mich nicht mehr, und ich bekam eine Funktion, ich wurde Stubenältester. Stubenältester und später Blockältester. Das war meine Rettung. Und wissen Sie, wo ich war, Blockältester? Bei dem Pfaffen. Ich, ein Atheist, nicht, bin 27 aus der Kirche ausgetreten, wurde Blockältester bei den Geistlichen, bei den katholischen und bei den protestantischen Geistlichen. Die hatten sehr viel durchgemacht. Die hatten auf der Plantage viele Verlorene. Der Pius, der hat sich ja nicht gekümmert darum. Der hat ja mit Hitler den Konkordat gehalten. Aber jetzt wurde ihm das auch mulmig, nicht wahr? Und jetzt sorgt er für seine Schäfchen. Und jetzt kriegen die einen extra Block mit extra Essen, mit etwas Wein und mit einer Kapelle für die evangelischen Geistlichen und für die katholischen Geistlichen. Die wechselten sich ab. Und ich wurde dort Blockältester als Kommunist. Das war ein guter Posten. Aber er war sehr verantwortungsvoll. Ich musste ihnen beibringen, dass sie ihre Sachen in Ordnung halten, dass sie nicht auffielen mit den Schränken, nicht wahr, mit der Ordnung, nicht wahr, sonst hätten wir Sport machen müssen auf der Straße. Und das sagte ich ihnen alles. Und das begriffen sie alle. Also wir konnten sehr gut zusammen. Und sie kriegten alle Pakete zu der Zeit dann. Und ich kriegte natürlich, da ich Kinder hatte, mein Vater war inzwischen gestorben, und meine Schwester, die schickte mir einen Brief mit dem Foto von Hitler und glaubte, dass es mir dadurch besser geht, nicht? Und ich kriegte keine Pakete. Aber ab und zu gaben sie mir ab. Mal war ein Stückchen Wurst auf meinem Platz oder mal ein Stückchen Speck. Und mal war auch eine Zigarre da. Und von dieser Zeit an habe ich mir das Zigarrenrauchen angewöhnt. Ich habe vorher nie geraucht, Zigaretten. Na, jedenfalls war ich bei den Pfaffen. Aber jetzt war Folgendes. Es war inzwischen doch sehr schlecht ausgegangen für die deutsche Armee. Stalingrad war gefallen. Und jetzt versuchte die SS, die Strafen, die die Stubenältesten und die Blockältesten und die Kapos machen sollten, nicht wahr? Also das Schlagen und so, versuchten sie jetzt alles auf die abzuwälzen. Sonst hatte die SS das gemacht, immer aufhängen, Block oder stehen, nicht, oder in den Bunker gehen. Das sollten jetzt alles die Kapos und die Blockältesten und Stubenältesten machen. Und erst plötzlich kam ein Ruf, Blockältester 26 ins Tor. Das war ich, nicht? Und ich hin, und da war schon aufgestellt ein Block, und da einer drauf sagt, ach, komm her, du Vogel, hier, 25, teilst du jetzt aus. Oh, ich dachte, verfluchte Scheiße, jetzt bist du ohne Schlagen durchgekommen, und du musst jetzt ohne Schlagen rauskommen. Du darfst niemand schlagen, sonst bist du draußen nachher derjenige, auf den man mit Fingern zeigt. Und ich sagte, Herr Oberscharführer, ich war im Hospital jetzt wegen meines Herzens und ich konnte da nur mit Mühe mich aufrechterhalten. Ich will nicht solche schwere Arbeit machen, falle ich gleich um, dann haben sie keinen Blockältesten mehr. Ach, hau ab, du Vogel! Jeder darf deinen Block! Und ich zufrieden, nicht wahr? Auf meinen Block zu meinen Farben. Aber das dauerte nicht lange. Am nächsten Tag, Blockältester 26, ans Tor! Und ich wieder dachte, oh, was ist da los? Da stand schon eine ganze Kolonne von ungefähr 1000 Mann und einige gute Genossen, die in der Schreibstube, der Schätzle, Julius Schätzle und der Hans Schwarz, nicht wahr, der im Arbeitsdienst arbeitete, wir gingen alle auf Transport, Straftransport nach Neuengamme bei Hamburg. Naja, und das war natürlich eine bittere Sache. Sie müssen wissen, Sachsenhausen und Dachau und Buchenwald waren Lager erster Ordnung. Aber Neuengamme und wie alle anderen Lager, Großrosen und was dazugehört, Flossenbürg, und das waren alle Straflager. Da wurden dezimiert die Häftlinge gefunden und zum Tode gebracht, nicht wahr, durch Schwerarbeit. Und nun war ich da, aber jetzt geschah Folgendes. Ich kam nur an, ich war Blockältester und hatte einen guten Leumund bei der SS. War bei dem Pfaffen Blockältester. Und ich musste gleich stehen am Tor und mir wurde, die hatten alle die Haare geschnitten, in der Mitte wurde ihnen ein Streifen durch das Haar gezogen, nicht? Die Autobahn nannten wir das, nicht? Und ich brauchte das nicht. Er sagte, du Vogel, pass auf, du wirst Blockältester. Ja, Blockältester, aber Herr Sturmmann, ich bin der erste Neuzugang. Ja, du kriegst jetzt die Kriminellen. Und ich wurde Blockältester bei den Kriminellen auf Block 2 in Neuengamme bei Hamburg. Den hatten sie vorher abgelöst, weil da war doch ein Puff, ein Bordell für die Häftlinge eingerichtet. Und der hatte eine Geschichte gemacht mit einer Hure dort. Der hat da Strümpfe besorgt, organisiert, nicht von der SS organisiert. Der wurde abgelöst. Und hat mich gegen Blockältesten und ich wurde gleich zu den Kriminellen gestellt als Blockältester. Und ich hatte nur 500 Kriminelle zu verwalten. Das gab es auch in Dachau. Aber bloß in dieses Bordell, da gingen keine politischen rein. Das waren in erster Linie Besucher, Kriminelle oder die einen schwarzen Winkel hatten oder irgendwelche anderen Leute, die zahlten denn. Bei mir, ich hatte ja Pfaffen, ich brauchte das nicht, die gingen ja sowieso nicht ins Bordell. Nicht, aber die, alle anderen, die gingen dann rein, da war dann ein SS-Mann, der sah man durch Schlüsselloch, nicht, und beobachtete, wie lange die drin waren, 50 Pfennige haben sie bezahlt und dann wieder raus. Die machten das, um die Lagertüchtigkeit, die Tüchtigkeit für die Arbeit zu erhöhen, nicht? Aber das schafften sie bald ab, weil da zu wenig reinging. Aber in Neuengamme, im Schaflager, da war das doch sehr im Schwung. Nicht, da waren nicht so viel Politische, da waren mehr überwiegend Kriminelle, Polen und Franzosen und alles Mögliche. Und das war gut besucht, nicht? Geld mussten sie sich schicken lassen, nicht wahr, von ihren Angehörigen. Nicht? Die hatten noch Verbindung, die Korrespondenz. Wer kein Geld hatte, der lieh sich was oder der organisierte sich was, nicht? Das war ja möglich. Durch Organisation war vieles möglich. Nicht? Da war sogar möglich, dass wir Theater spielen konnten in Dachau, unter den Augen der SS. Aber ich will jetzt nach Neuengamme zurückkommen. Ich war jetzt Blockelser bei den Grünen und ich sagte ihnen jetzt dasselbe. Ihr habt, macht eure Sachen gut. Wenn ihr sie nicht gut macht, dann müssen wir strafexerzieren. Und die hörten auf mich. Die hörten auf mich, nicht wahr? Natürlich, aber manchmal habe ich mir in eine Ohrfeige gegeben, weil er hat uns aufliegen lassen, nicht? Hätten wir strafexerzieren müssen. Aber hier war ja noch viel schlimmere Sachen, kamen auf mich zu. Die Grünen wurden alle verlegt auf andere Blöcke, die BVer. Die Berufsverbrecher, sogenannte Berufsverbrecher, waren auch politische dabei, den grünen Winkel gekriegt haben. Die wurden alle verlegt und ich bekam polnische Nachtarbeiter, die in den deutschen Werken arbeiteten. Nicht die Munition und Gewehre und Revolver vor allen Dingen herstellten. Und ich hatte jetzt ungefähr 600. Die schliefen am Tage und nachts mussten sie arbeiten. Und jetzt war wieder eine schwierige Situation, eine meiner schwierigen Situationen. Es begann Folgendes. Die SS, die hatte in einem Bunker, der da aufgebaut war, extra Bunker, hatte alle Russen, die außerhalb vom Lager hingebracht wurden. Ärzte, Kommissare, die wurden dorthin gebracht, wurden aufgehängt und wurden erschossen. Und das machte die SS. Aber jetzt begann dasselbe. Die versuchten jetzt auch alles auf die Stubenältesten und Blockältesten abzuwälzen. Und eines Tages kam der Ruf, Blockältester Nummer 2, ein Tor. Ich dachte, verfluchte Scheiße, ich habe dem Lagerältesten gesagt, ich sage, das war ein Genosse. Ich sage, du, ich werde nicht aufhängen. Wenn man mich zum Aufhängen holt, dann werde ich mich weigern und lasse ich mich lieber dazu hängen. Ich habe jetzt bald 6 Jahre im Knast verbracht und das werde ich nicht tun. Jedenfalls rief der immer, Blockältester 2, ein Tor. Ich ging nicht. Die brüllten immer lauter. Und ich befiel sein, was machst du jetzt in der Situation? Nun hatte ich folgende Idee. Ich hatte doch alles Leute, die am Tage schliefen. Polnische Nachtarbeiter. Und ich kam auf die Idee, und das machte ich. Ich legte mich in ein Bett neben einen Schlafenden und zog die Decke über den Kopf und war nicht da. Und die brüllten. Ich hörte immer wieder scharfe Brüllte. Und nach einer Weile ging die Tür auf und da rein kam der Rapportführer mit einem Scharführer und suchte mich. Und jetzt konnte er doch nicht die alle wecken. Die mussten doch am Tag arbeiten. Und das war mein Glück. Jetzt kann ich darüber lachen, weil ich das hinter mir habe. Der suchte mich jetzt. Und der ging die Reihen durch und kickte und sah nur schlafende polnische Nachtarbeiter. Und nachdem sie eine Weile gesucht hatten, wir konnten ja nichts weiter tun. Die Block aufhängen konnten sie nicht. Und ich war nicht da. Ging sie wieder los. Und ich war gerettet. Und am nächsten Tag war das Hans vergessen. Nicht wahr? Das war ja schon eine schwierige Situation. Das waren Apriltage, 45, nicht wahr? Jedenfalls hängte ich nicht auf. Aber nun in den letzten Apriltagen begann man langsam das Lager zu evakuieren. Man hörte schon den Geschützdonner von der deutschen Bucht von den Tommies, nicht wahr? Die schossen, nicht? Und die näherten sich immer langsam mehr, immer mehr Hamburg. Und jetzt rauscht, das Lager muss evakuiert werden. Und jetzt wurden sie alle auf Transport geschickt. In alle Gegenden. Und darunter waren auch Schiffe. In der Lübecker Bucht lagen Schiffe der Höhe von Neustadt. Die Deutschland, ein 28.000 Tonnen Schiff. Dann die Tiedebeck. Und die Capacona und die Athen. Die Athen wurde belegt mit Häftlingen und die wurden bewacht von der SS. Wir wurden dann auf kleine Schiffe gebracht und ich kam mit 4000 Mann ungefähr auf die Capacona. Das Schicksal der Capacona beschäftigt die Geschichtswissenschaft bis heute. Fakt ist, seit dem 14. April 1945 lag die Capacona in der Lübecker Bucht von Neustadt auf Rede vor Anker. Nur einen Tag zuvor war das Schiff, das als Transportschiff für deutsche Flüchtlinge eingesetzt und zuletzt nach Dänemark ausgelaufen war, von Kopenhagen nach Neustadt beordert worden. Kapitän Heinrich Bertram ahnt nicht, dass der Hamburger Gauleiter Karl Kaufmann das Schiff benutzen will, um darauf Häftlinge des vor den Toren der Hansestadt gelegenen Konzentrationslagers Neuengamme unterzubringen. In Neuengamme, seit 1938 Konzentrationslager, befinden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 12.500 männliche Häftlinge, unter ihnen auch Erwin Geschonek. Um die Unterbringung der Häftlinge sicherzustellen, beschlagnahmt Gauleiter Kaufmann am 19. April 1945 die Schiffe Kap Arkona, Deutschland, Athen und Thielbeck. Am selben Tag ordnet Lagerleiter Max Pauli den Beginn der Räumung des Konzentrationslagers an. Die ersten Häftlinge werden in Güterwagen verladen und über Hamburg nach Lübeck verfrachtet. Am 26. April werden 2500 Häftlinge und 300 Mann Bewachungspersonal auf die Kap Arkona gebracht. Obgleich ursprünglich nur 3000 Häftlinge auf das Schiff gebracht werden sollten, befinden sich am Samstag, den 28. April, über 6000 Häftlinge und 600 Mann Bewachung und Besatzung an Bord des Schiffes. Die Lage der Häftlinge ist verzweifelt. Hunger und Durst werden immer größer. Es droht Seuchengefahr. Zu diesem Zeitpunkt weiß offenbar niemand an Bord, was mit den Häftlingen geschehen soll. Die Absicht war, dass auf hohem Norden später die Dinger sollen in die Luft gesprengt werden. Munition war an Bord, die lag unterhalb Bananenbunker, dort, wo die Russen waren. Die Russen wurden dort eingesperrt. Kein Russe durfte heraus und die anderen durften auch nicht an Deck. Bloß ich war ja nur Blockältester, ich war ja schon versiert, ich war ja 6 Jahre im Knast, ich wusste mich ja schon behandeln, nicht? Und ich ging nur herum und nahm gleich Fühlung auf mit der Mannschaft dort, mit einem Matrosen, der hatte Beziehung zum Kapitän. Und die sagte, können wir nicht durchsetzen, dass wir die SS entwaffnen, es sind ja nur ein paar Mann, und wir lassen die alle frei, die Häftlinge. Und dann wollen sie denn die Situation nicht ausnutzen, nicht wahr? Und der hatte schon abgelehnt, der Kapitän, Häftlinge an Bord zu nehmen. Also der spielte schon mit seinem Leben. Und jedenfalls sagt er, jawohl, ich bin bereit, aber mit einer Bedingung, dass die Russen im Bananenbunker bleiben. Die dürfen nicht raus. Alle Deutschen und Franzosen und die Polen, die können mal ran und dann entwaffnen wir die SS. Seid ihr damit einverstanden? Und ich beriet mich mit meinen Genossen, das können wir nicht machen. Der muss die Russen freilassen, nicht? Und ich sagte ihm das und er lehnte das ab. Und die Ereignisse überschlugen sich, nicht? Es kam plötzlich so am Himmel, Horizont, sahen wir durch die Bullaugen, sahen wir Jabos, englische Jagdbomber, die flogen über die Schiffe nicht. Und kein Häftling durfte an Deck, nur die SS-Bewachung, alter SS-Sturm. Jedenfalls war das eine Weile, da sagt, oh, das ist ja gut. Jetzt haben die Engländer wahrscheinlich schon die Küste gerettet und auch Neustadt. In Neustadt war eine Unterseebootsschule von den Jugendlichen. Ja, Pustekuchen. Am 3. Mai, die deutsche Kapitulation steht unmittelbar bevor und unter den Häftlingen an Bord, kursieren inzwischen die wildesten Gerüchte über ihr weiteres Schicksal, geschieht das Unbegreifliche. Britische Bomber stürzen sich auf die in der Lübecker Bucht liegenden Schiffe und verwandeln mit ihren Raketen und Bordwaffen die schwimmenden Häftlingstransporter in ein Flammenmeer. In den sinkenden Schiffen sollen bis zu 8000 Menschen umgekommen sein. Nur wenigen Häftlingen gelingt die Flucht. Es geschah Folgendes, was mir heute noch nicht klar geworden ist. Bei all meinen Recherchen bei der Royal Air Force in London, nicht wahr? Und wir haben Nachforschung angestellt, wie es möglich ist, dass die Jagdbomber die Schiffe, die Deutschland, die Kap Arkona und die Thielebeck bombardieren. Und das geschah. Plötzlich prasselten die Bomben auf die Schiffe. Und auf die Kap Arkona, wie Erbsen. Also es war furchtbar. Haben mir einige erzählt, sie hätten weiße Decken rausgehängt. Aber das hat alles nicht genutzt. Die Engländer kamen immer wieder und bombardierten das Schiff. Es war Bombardement. Es war ein richtiges Bombardement von Jagdbombern mit mehreren Anflügen. Wie ist denn das möglich? Die kannten doch Neuengamme. Die wussten doch, dass da nicht nur Verbrecher waren. Die hatten doch einen Nachrichtendienst, die Engländer. Die Tommys wussten doch genau, dass dort Häftlinge waren, denn die fuhren doch immer nach Berlin und nach Hamburg und bombardierten die Städte. Und die haben doch gewusst und gesehen, dass dort Häftlinge raufgebracht wurden. Warum bombardieren die uns? Sie sagten von der Royal Air Force, sie wussten das gar nicht. Sie wussten das nicht, sie hatten den Auftrag bekommen, da sind deutsche Soldaten oben und das müssen wir alles liquidieren, was da unten kreucht und fleucht. Und das ist ein Widerspruch, denn eine vorrückende Armee, die gut organisiert war und genau immer anflog, denn die Bomber flogen ja immer an nach Hamburg und Berlin und Hannover und bombardierten. Die wussten genau, was da unten war, was für ein Lager war. Sie sahen doch die Häftlinge. Aber jedenfalls ist da noch ein sehr großes Dunkel. Und ich hoffe, eines Tages wird nicht nur über die Titanic, das ist ja auch ein sehr tragischer Tod, nicht im Eisberg rennen, aber das ist ja viel tragischer, dass Häftlinge, die gefangen sind, die sich nicht wehren können, beschossen werden von den Alliierten und ermordet werden. Das ist noch die Geschichte, die noch zu klären ist. Wir haben die Leute, die bombardiert haben, haben wir vernommen, vernehmen lassen. Und denen war das Pump egal, nicht wahr? Da war das egal. Es war Krieg und sie haben alles, was da unten kreucht und fleucht, hemmungslos bombardiert. Genau wie sie Dresden eingeäschert haben und wie sie die Atombomben losgelassen haben, nicht auf Hiroshima und Nagasaki. Das war hemmungslos. Krieg ist eine furchtbare Sache. Und der Krieg, der war so, dass sie auch hemmungslos wurden. Dass sie auf ihre eigenen Freunde, denn das waren ja auch Franzosen dabei und Engländer und Deutsche und Polen, dass sie die vernichtet haben. Jedenfalls, das Schiff wurde bombardiert. Und das brannte gleich mit Schiffs. Und ich war nur an Deck, konnte mich an Deck hochdrängeln und hinter mir brach und die große Treppe brach zusammen und wir retteten, so wie er raus konnte, an Deck, retteten die Häftlinge, die da waren an der Vorderspitze. Und ich stand nur an Bug. Ich stand nur da und dachte, was geschieht nun? Die ist ja kaputt. Nicht? Und da saß ich dann die Gruppe, die beteten da ihre die Häftlinge und konnten sie retten, waren kopflos und alles. Und mit Schiffsbrand, lichterloh, der Wind kam von vorn, das Schiff brannte. Und ich sprang in die See rein, 5 Kilometer bis Neustadt und schwamm jetzt los. Und jetzt sah ich die Malays, U-Boot-Schüler von der Neustädter U-Boot-Schule, die kamen und retteten die SS, die schwimmenden SS-Leute. Und auf die Häftlinge, die im Wasser waren, schossen sie. Ich dachte, das ist ja furchtbar. Ich kann nicht nur schlecht schwimmen, sondern ich werde vielleicht noch eins von Kopf kriegen. Jetzt drehte ich mich um und sah die brennende Capacona. Der Wind kam von vorn, aber die Spitze war vollkommen klar. Und ich schwamm zurück und hängte mich jetzt an die Kette, nicht? Und wartete dann eine halbe Stunde. Die Kette war voll von Häftlingen, die wieder zurück wollten. Das gelang mir denn, an die Spitze zu kommen. Und jetzt stand ich nur da. Mit dem brennenden Schiff. Und vorne war alles ruhig. Waren keine Flammen. Der Boden war heiß. Und jetzt plötzlich ein Ruck. Und die Cap Arcona drehte sich auf die Seite. Die war jetzt breitseitig zu sehen. Und die alle, die da standen neben mir, die sie nicht festhalten konnten wie ich. Ich stand doch an der Spitze des Schiffes. Wurden alle runtergezogen, nicht wahr? Und gingen alle kaputt und verbrannten und ertranken in dem Sog. Und ich rettete mich über die Buchstaben der Capacona auf die Breitseite. Und wir lagen da mit 350 Menschen, Häftlingen, die sich dort retten konnten. Das war eine angenehme Temperatur. Es war heiß von innen, das Schiff brannte und die kalten Wellen spülten immer darüber hinweg. Aber es kam kein deutsches Schiff. Und es waren so viele deutsche Boote, die uns hätten retten können. Bis abends die Tommys, Deutsche, aber mit Bewachung, schickten. Die sagten, ja, das sind alles Verbrecher, die da oben sind, sagten die Deutschen. Und die holten dann die 350 Mann. Und ich war darunter und so konnte ich mich retten. Und ich kann mich noch entsinnen, genau war so ein baumlanger Tommy, der stand da mit dem Gewehr, nicht wahr? Und ich sage, oh, oh, very nice, oh, the Germans free. Thank you, thank you. Und da habe ich bloß an, ganz grimmig. And no, Germans no free. Oh, God, gone. Das war mein Wiedersehen mit Deutschland. Und kam dann in die Quarantäne und wurde nach einiger Zeit mit meinen sowjetischen Freunden, nicht wahr? Und mit dem englischen Kommandeur, mit dem wir uns anfreundeten, wurden dann überstellt nach Hamburg. Nach dem Krieg begann Erwin Geschoneks Karriere als Schauspieler. Obwohl ihn das Schicksal nach Hamburg verschlagen hatte und er hier bei Helmut Keutner und Wolfgang Liebeneiner erste größere Theaterengagements bekam, sehnte er sich zurück nach Berlin. Ich bin nach Hamburg gekommen. Ich habe dann die VVN erst aufgebaut. Wir hatten ein Zimmer zur Verfügung bekommen vom Bürgermeister, vom SPD-Mann. Und wir organisierten jetzt die VVN und passten auf, dass keiner von der SS sich ausgab als Häftling. Das war ja viel, die konnten wir dann gleich hopp nehmen. Aber mir war das zu langweilig. Ich bin doch Schauspieler, ich wollte Schauspieler werden. Und ich wollte nicht Politiker werden, ich wollte nicht ins politische Fahrwasser gehen. Und nun sah ich mich jetzt um. Und ich sah, dass die Deutschen, die ich da sah, das war ja furchtbar, die sahen die Häftlinge alle an mit schälen Augen. Aber ich sah mir nun das Theater an. Wer spielte denn da? Theater. Da war das Staatstheater, das war vollkommen zerbombt. Nicht war da am Besenbinderhof, war der Mertens, der spielte nur Schwenke. Und dort am Staatstheater, da spielten sie oratorisches Theater, so mit Epathos, und das wollte ich gar nicht. Und dann machte ein Theater auf in der Hartungsstraße, die Hamburger Kammerspiele. Und die Leiterin war eine Jüdin, Ida Ehre. Und ich sagte, das ist vielleicht, ich sah mir ein paar Aufführungen an, und die hatten gute Leute. Da war der Keutner und der Liebeneiner. Und ich ging dann, nach vielen Mühen, ging ich dann, um vorzusprechen. Nun müssen Sie wissen, vorsprechen für einen Schauspieler, und vor allen Dingen in meiner Situation, der so lange überhaupt nicht Theater gespielt hat, der mir nur gerochen hat, nicht wahr? Ich kannte wohl Theater, die guten Inszenierungen. Zum Beispiel hatte ich mich vorbereitet und spielte, als ich 1930 die Dreigroschenoper vorbereitet wurde und Piscator sah alle Aufführungen. Und als ich sah, die Dreigroschenoper mit Brecht und Engel, der die inszenierte, dachte ich, na, da war was um mich geschehen. Man musste zum Theater, muss zum Theater. Und ich kannte Brecht folgendermaßen. Ich war noch im Arbeitergesangverein Groß-Berlin. Und wir wurden alle 2000 Genossen, nicht nur Genossen, sondern alle Sänger wurden zur Verfügung gestellt für einen Film, den der Brecht mit dem Zlatan und Dudow machte, Coole Wampe. Dieser Film wurde gedreht und ich sang dann mit Faltbootfahrern. Ich war damals Faltbootfahrer, hatte eine Gruppe in Weinbergsweg in Berlin-Mitte, sang das Lied Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich war schon vollkommen fasziniert auf dem Brecht. Und ich sah ihn in seinem langen Mantel, in seiner Mütze. Nicht sah ich ihn, aber ich konnte ihn nie kennenlernen. Aber jetzt in Hamburg kam ich jetzt zur Ehre und wollte nur vorsprechen. Und ich kam zu ihr auf die Bühne und das war eine sehr nette Frau. Ich hatte überhaupt immer viel Glück bei älteren Frauen, bei Jungen nicht so sehr. Später auch nicht, auch bei der Lene Weigel. Bei den Jungen macht es mir immer Schwierigkeiten. Naja. Und ich sage, ich gehe die Frau mit einer kleinen Verbeugung dir vor, was darf ich Ihnen vorsprechen, wollen Sie etwas Klassisches hören? Wissen Sie was, sagte die Ehre, Geschoneck, Sie brauchen mir nicht vorsprechen, wir werden Sie ausprobieren. Der Helmut Keutner macht jetzt ein Theaterstück, Axel von Ambesser hat das geschrieben, aus abgründigen Herrn Gerstenberg, und da ist ein Berliner Kohlenhändler drin, und den werden Sie spielen. Und wenn Sie Ihnen das gelingt, dann werden wir Sie engagieren. Na, ich war so schnell aus. Jedenfalls spielte ich bei der Ehre mit Erfolg und die gab mir gleich einen 2-Jahres-Vertrag. Und ich spielte jetzt Theater. Eine Rolle nach der anderen und ich war ein prominenter Hamburger Schauspieler. Mein Bild hängt noch in Hamburg. Die kann man spielen. Und ich war froh. Aber ich war doch Berliner. Und jetzt hörte ich Folgendes. Der Brecht, der bereitet Theater vor in Berlin, im Theater am Schiffbauer Damm. Und ich sage, ich muss jetzt nach Berlin. Wie komme ich nach Berlin? Und ich bat um Urlaub bei der Ehre, die gab's mir auch nicht. Ich bin Berliner, gehe vor, nicht wahr? Und ich möchte gerne nach Berlin jetzt mal meine Heimat besuchen. Na, und ich fuhr nach Berlin und ich hatte vorher schon durch den Werner Hinz eine Verbindung bekommen zum Langhoff. Der schrieb mir ein Telegramm, schickte mir ein Telegramm und der Erich Engel, ich soll vorsprechen, auf Vorvertrag, Mephisto in Berlin. Ich fuhr nach Berlin und übernachtete im Hotel Adlon, das stand bloß noch in der einen Seite. Nicht wahr, der Brecht schlief auch da, aber der fuhr dann immer nach Zürich zur Inszenierung. Na, ich ging dann am nächsten Tag, hatte gar nicht geschlafen, ging ich in die Schumannstraße, in Kammerspielen. Schweren Herzens vorsprechen. 1949 trifft Erwin Geschonek in Berlin auf Helene Weigel. Sie erkennt seine Begabung und bringt ihn mit ihrem Mann Bertolt Brecht zusammen. Eine Begegnung, die sein ganzes künstlerisches Leben nachhaltig prägen sollte. Da kommt mir eine Frau entgegen, auch eine ältere, nicht eine junge. Ja, servus, Geschonek, Sie sind der Geschonek. Ja, ich weiß, Sie wollen bei dem Langhoff vorsprechen. Ja, wissen Sie, der Arme, der ist leider im Krankenhaus in Weißen See. Aber kommen Sie doch rein zu uns, wir möchten uns bekannt machen. Wissen Sie, der Brecht, der ist hier, der wird hier das Theater am Schiffbordamm eröffnen und wird das Berliner Ensemble eröffnen. Und ich will sehen, ob Sie etwas, vielleicht sind Sie etwas für den Brecht. Kommen Sie doch rein. Ich war so freundlich, Gottes Willen. Die älteren Frauen sind immer freundlicher als die jüngeren. Und ich ging rein, folgte ihr und sei, ja, die Frau mit einer kleinen Verbeugung wieder, was soll ich Ihnen vorsprechen? Ach, Buber, pass auf. Du brauchst mir nichts vorzusprechen. Weißt du, ich wollte nur sehen, wie du bist. Ja, die Frau, aber vielleicht darf ich Ihnen doch was vorsprechen. Vielleicht wollen Sie, kann ja mein Konferencier machen. Ich kann Ihnen so einzelne Stücke vortragen. Aus meinen Stücken fing dann an, da draußen vor der Tür, Borchardt, der Kabarettdirektor und Ibsen, immer nur ein Stück. Und konferierte immer das Nächste ein. Und die lachten immer da unten, der Engel und der Liebe einer und die Weigel. Mir war das so peinlich, warum lachen die? Ich bin doch kein Komiker. Jedenfalls kam die plötzlich rauf, ja, Bube, pass auf. Ich glaub, du bist was für den Brecht. Ich sag mal, Gnefron, was heißt, ich bin was für den Brecht? Ich habe einen Vorvertrag beim Langhoff. Ich soll den Mephisto spielen. Ach, ne, pass auf, Buber, pass auf, der Brecht, der macht das schon. Ich mach dir folgenden Vorschlag. Weißt du was? Wir tauschen die Verträge. Ich glaube, der Brecht holt den Steckel nach Berlin. Und du, glaube ich, Buber, du wärst was für den Matti, weißt? Ich sage, nee, Frau, ja, das können wir doch nicht machen, die Verträge einfach tauschen. Das ist gegen die Jurisprudenz, das geht ja nicht. Ach, der Brecht, der macht das schon, weißt du? Na, jedenfalls war ich plötzlich engagiert beim Berliner Ensemble. Ich wusste gar nicht, wie. Plötzlich war ich beim Brecht. Lang gehegter Wunsch. Und der kam nach Berlin und der verließ sich vollkommen auf die Weigel. Und wir spielten jetzt erst die Courage im Deutschen Theater, wurde gleich bis umbesetzt, nicht? Die Rolle des Pfaffen spielte ich gleich, das Pastors. Und alle Rollen, nicht wahr, die dort waren, die sollte ich übernehmen. Aber übernehmen, ich sage, nee, Frau, übernehmen kann ich nicht, da müssen wir neu einstudieren. Dann haben wir die ganz neu mit dem Ernst Busch als Koch und ich als Feldprediger den Pfaffen. Wir spielten das ganze Stück neu, es wurde neu inszeniert. Großer Erfolg, aber das Größte war der Matti. Ich spielte mit dem Steckel, der den Puntila und ich den Matti und das war ein großer Erfolg. Und jetzt war nur Folgendes, nicht wahr, als das Stück nun fertig war, da kam dann einer vom Kulturministerium und der brachte die beste Kamera mit, die in Jena hergestellt wurde, schenkte sie dem Steckel als Präsent und mir klopfte auf die Schulter und sagte, na, du bist ja Genosse, du bleibst ja sowieso hier, nicht? Na, dann bin ich ja doch da geblieben, nicht wahr? Ich spielte ja und ich spielte eine Rolle nach der anderen und der Brecht, der war großartig zu mir und wir konnten wunderbar, der Brecht, der war so hervorragend, ich kannte nur Brecht schon, seine kleine Hauspostelle, halte ihn überhaupt für den größten Dramatiker und den besten Lyriker, den wir in diesem Jahrhundert haben. Und wenn der auf die Bühne kam und der machte vor, so war das sehr schön. Aber ich mochte das gar nicht gern. Er konnte gut erzählen, was zu machen war für die Figur. Aber wenn er vormachte, dann musste ich immer wegdrehen und musste ihm ein kleines Lächeln von mir geben. Nicht ohne dass er es bemerkte. Na, jedenfalls spielten wir und jetzt kam die Eröffnung des Theater am Schiffbord am Berliner Ensemble. Eröffnet wurde mit Molière, Don Juan. Und jetzt halten Sie sich fest. Wissen Sie, was ich spielte? Den Don Juan. Ich habe selber über mich geschaut, dass ich ihn spielte. Aber das war auch sehr merkwürdig, dass er mich besetzt hat, der Brecht. Da kam eine Assistentin, das wimmelte immer von Assistenten bei uns im Theater, nicht? Die immer zuhörten und Eizes gaben und sagt, die kam auf Brecht zu und sagte, aber Brecht, der Geschonek, kann doch nicht den Don Juan spielen, das ist doch ein proletarischer Typ, ein Naturbursche, so grob und so brutal und so sexuell vielleicht. Sagte, wissen Sie, Fräulein, es ist Folgendes, schauen Sie sich mal die französischen Könige an. Schauen Sie sich mal den 14. an und den 15. und 16. Es gibt noch ein paar, die waren auch nicht schön. Die hatten meistens dicke Bäuche und dünne Beine und Glubschaugen. Aber sie hatten etwas, sie hatten Macht und die schönsten Frauen. Warum soll der Geschonek ihn nicht als sexuelle Großmacht spielen? Ich war aus dem Schneiderhaus. Die war geschlagen und ich spielte den Don Juan und ich spielte ihn nicht schlecht. Ich spielte ihn als sexuelle Großmacht und das war wunderbar, mit dem Brecht zu arbeiten, nicht? Und er machte mir immer die japanischen Schauspieler vor. Ich erzählte so, das mochte ich gar nicht. Aber wir probten dann von morgens bis kurz vor der Vorstellung, probten wir. Und wenn wir rausgingen und er stieg dann in seinen Steier ein, griff er in die Tasche und gab mir eine Dextroenergen zu essen. Und ich sah, nur Dextroenergen, also Traubenzucker. Was will der damit? Und ich bin ja ein listiger Bursche. Ich durchschaue ja gleich alles, was los ist. Wo Bartel den Most holt, nicht? Und ich sage, warum gibt ihr mir das? Aha, er will meine sexuelle Macht stärken. Oder gibt er mir das aus purer Menschenliebe? Nicht? Nur mir war das Pipi egal. Ich spielte in Don Juan, war ein großer Erfolg. Und ich hatte ja Stützen gelernt und ich konnte Monologe sprechen. Und ich spielte und beim Brecht alles. Alles, was gut und schön war. Aber nun war Folgendes. Der Brecht, der war so, ich weiß nicht, ob das verliebt ist oder so. Jedenfalls mochte er mich sehr. Und der besetzte nun alle Figuren, die da vorkamen. Ob das Katzgraben war, das war ein Elektriker. Der fuhr auf die Dörfer und agitierte nun die Leute, den Kleinbauern, die Großbauern und die Mittelbauern. Und ich sollte natürlich die Titelfigur spielen. Und ich sagte zu ihm, Brecht, auch wissen Sie, lassen Sie mich doch den Schurken spielen, den Großbauern, den Partner von der Weigel, nicht? Weil ich spiele die Großbauern. Das war einer, der immer die Kartoffeln verschob und Zigarren verschob und so weiter. Lassen Sie mich doch den Schurken spielen. Und da sagt er zu mir Folgendes. Geh schon nicht, passen Sie auf. Da gab es in England vor einer langen Zeit einen Schauspieler, der hieß Keane. Und der spielte nur Herzöge und Fürsten und Grafen und Könige. Und dieser Keen ist eingegangen in Theatergeschichte als der beste Darsteller von Aristokraten. Warum wollen Sie nicht eingehen als der beste Darsteller proletarischer Heldenfiguren? Ich sah ihn ganz komisch an. Das war gar nicht meine Meinung. Das wollte ich auch nicht. Ich setzte durch, ich spielte den Großbauern. Denn der Brecht wollte mich ja behalten, unbedingt. Und so spielte ich alles, was gut und schön war. Aber da kam der Film auf mich zu. Und der Erich Engel, der auch die Inszenierung mitmachte, der gab mir gleich meine erste Filmrolle. Und zwar im Biberpilz, den Einäugigen. Und ich kam jetzt und Appetit bekam ich auf den Film. Ich spielte nur nachts. Film und am Tage, nicht wahr, wenn ich konnte. Und das gefiel mir nicht. Und ich wollte vom Brecht nicht so eingezwängt werden. Ich liebte ihn. Ich halte ihn für einen ganz großen Mann. Und ich sagte, Brecht, also passen Sie mal auf, wissen Sie, geben Sie mir mal 2 Jahre Urlaub. Und dann komme ich wieder und ich spiele Ihnen alle Rollen. Nein, das geht nicht. Das Theater braucht Sie und wir brauchen das Theater und wissen Sie, Sie müssen bleiben. Und das war ich sauer. Und dann schrieb er ihm noch einen Brief und noch einen Brief und ich blieb dabei und dann bestellte er mich in die Chausseestraße in seine Wohnung. War sehr freundlich, sehr höflich. Wir hatten immer Distanz. Nur in der Arbeit waren wir einig. Bitte, geh schon, setzen Sie sich. Und ich setzte mich, legte meine Mütze auf. Da erzählte er mir denselben Brimborium, den ich schon vorher kannte. Und er wollte mich halten, auf jeden Fall, nicht wahr? Sondern er wurde immer lauter. Und das mochte ich gar nicht. Dann setzte ich, sage, Brecht, passen Sie auf. Bleiben Sie ruhig. Ich muss mich von der SS anschreien lassen, 6 Jahre lang. Bitte schreien Sie mich nicht an. Ich kann lauter schreien als Sie. Er setzte sich wieder hin, nach einer Weile stand er wieder auf. Und so ging das eine Weile und dann platzte mir der Kram und ich fing an zu bullen. Und ich sagte, Brecht. Und ich erzählte ihm das, nicht wahr, dass ich mich 6 Jahre lang habe anschreien lassen müssen. Nahm meine Mütze, war ja ganz still, setzte sich wieder hin. Ich nahm meine Mütze, ging zur Tür, riss sie auf. Da kam er wie ein Wiesel, kam er mir hinterher, nachgehetzt. Geh schon, Nick, heute ist mein schwärzester Tag. Und ich kalt riss die Tür hinter mir zu und ich sah Brecht nie wieder. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wird Erwin Geschonek auch im Westen bekannt und mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Seine Schaffenskraft ist auch im hohen Alter ungebrochen. In den 90er Jahren gastierte er am Berliner Ensemble, sprach in Hörspielen und gab zahlreiche Soloabende. Seinen letzten Film, Matulla und Busch, drehte er unter der Regie seines Sohnes Matti Geschonek im Jahre 1995. Erwin Geschonek feiert am 27. Dezember 2006 seinen 100. Geburtstag. Seiner stetig wachsenden Fangemeinde ist er bis heute, nicht zuletzt wegen seiner unverwechselbaren Interpretation Brechtscher Theaterstücke, unvergessen. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei? So sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, ich weiß es wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Mund, ich hätte ihn längst vergessen, wenn ich die Wolke da gewesen wär. Die weiß ich noch und werd sie immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer und jene Frau hat jetzt vielleicht das 7. Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten. Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Sie hörten Erwin Geschonek. Bei uns gab es keine Stars. Stationen eines ungewöhnlichen Lebens. Interview und redaktionelle Bearbeitung Karl Höfkes. Sprecherin Eva Garg. Tonaufnahme Markus Ohm und Sascha Nölke. Schnitt Katharina Behrens und Vanessa Voss. Eine Produktion der Polar Film und Medien GmbH 2006. Weitere Hörbuchangebote finden Sie unter www.polarfilm.de.